the demo. Others see a sign. Their bones and daytimes then begin. Then as they build a fruit. So Schneider's doomed, so storm and live in the tiniest blitz here. Lannis eat orange, died tears assembly. Kimmel of corn, give Frankenstein his shape. See I'm fat oi, on Kenneth and Pardon. Dein Opfer trägt die Buße, rennt ihr nicht davon. Projektile fliegen zum Ausschlag bereit. Der Gegner soll erliegen. Ran an den Feind! Du betrittst des Feindes Boden, im Anschlag die Kanone. Schutz gefallen, der Staat in die Kampfzone. Verbreitest Angst und Schrecken, für dich die reizte Macht. Deine Flügel der Rache, voller Stolz in dir entfacht. Lade sie durch, dein Ziel versimmelt. Kimmel und Korn, gefragt ist dein Geschick. Einfach durch und kenne kein Pardon. Dein Opfer trägt die Buße, rennt ihr nicht davon. Projektile fliegen zum Ausschlag bereit. Der Gegner soll erliegen. Ran an den Feind! Denn das ist deine Jagd. So stapeln sich leblose Berge reihenreich. Getrieben in den Schoße, Hagels weiter Blei. Lade sie durch, dein Ziel fest im Blick. Kimmel und Korn, gefragt ist dein Geschick. Dein Opfer trägt die Buße, rennt ihr nicht davon. Projektile fliegen.